Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest hier, Bernd Pirat. Wieder mal ein bisschen was berichten aus der internen Schatztruhe, was wir so planen. Mein Gast stellt sich am besten jetzt mal kurz selber vor. Ja, hi Bernd. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich bin der Paki, auch Patrick. Und ich habe eine Aktion geplant zusammen mit der AG Netzpolitik und der Katascha zum Thema internationaler Zensurtag. Das heißt, das ist der Welttag gegen die Internetzensur. Das ist jedes Jahr der 12. März. Und wir wollen uns da solidarisch zeigen mit allen Journalisten oder auch Online-Aktivisten weltweit, die in irgendeiner Form von Überwachung und Zensur bedroht werden, und haben da eine kleine Aktion geplant, eine Vorschaltseite, so eine kleine Grafik mit einer kleinen Erklärung dazu, die dazu aufruft, sich solidarisch zu erklären, und das kann man auf, jeder kann das auf seiner Webseite im Prinzip einschalten. Brauche ich dafür eine normale Webseite? Geht das beim WordPress-Blog? Was muss ich beachten? Gibt es eine Anleitung dafür, für Leute, die das halt nicht so oft machen? Ja, es gibt eine Anleitung. Das kann im Prinzip jeder machen, der Zugriff auf seinen Server hat. Also sprich, der eine eigene Webseite oder einen Blog, einen WordPress-Blog hat oder so. Wir haben da ein eigenes Plugin zugebaut für WordPress. Und es geht aber auch als einfache Snippet, was man einbaut in seiner eigenen HTML-Seite. Das ist, kommt dann in diesen Header rein. Das ist von außen nicht sichtbar. Und es ist im Prinzip nur eine kleine Texteditierung. Gut, aber reden wir erstmal über den Anlass. Internetzensur, Reporter ohne Grenzen hast du gesagt. Kannst du nochmal ein bisschen zusammenfassen, was da alles so hintersteckt weltweit? Ja, also das ist so, dass Reporter ohne Grenzen jedes Jahr am 12. März einen Bericht herausgibt über die Feinde des Internets. Und im Moment sind das also 12 Staaten, die Reporter ohne Grenzen da aufzählt. Das ist der Bahrain, das ist Belarus, also Weißrussland, Birma, China, Kuba, Iran, Nordkorea, Saudi-Arabien, Syrien, Turkmenistan, Usbekistan und der Vietnam. Das heißt, in diesen Ländern werden Online-Inhalte sehr, sehr stark gefiltert. Kritische Blogger und auch Journalisten, die in irgendeiner Form kritische Dinge posten oder schreiben, werden unter Druck gesetzt, werden inhaftiert, denen wird das Internet abgeschnitten. Die haben also dann keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form zu Aktionen aufzurufen oder eben sich kritisch zu äußern. Ja, was enthält dieser Bericht denn noch so weitere Informationen zur Internetzensur? Ja, also er berichtet ziemlich genau über die Zensurmaßnahmen in den einzelnen Ländern, die ich eben aufgezählt habe. Aber des Weiteren berichtet er natürlich auch über die Länder, die unter Beobachtung stehen. Dazu zählen vor allem auch Länder, die jetzt gerade auf der Schwelle sind, die Zensur ein wenig zurückzuschrauben. Wie zum Beispiel Ägypten, aber was zum Beispiel auch sehr überraschend ist, die Türkei kommt in dem Bericht vor, Tunesien natürlich auch, Thailand, Russland ganz besonders und auch Frankreich tritt auf. Es sind immer wieder Länder, die durch irgendwelche Internetmaßnahmen, wie jetzt Stichwort Zensursula oder eben auch gerade sehr aktuell jetzt die Forderung in der EU, Pornofilme im Internet zu verbieten, auftreten. Und die natürlich dann auch von den Reporter ohne Grenzen aufgeführt werden und die das dann weiter auch beobachten. Also im Prinzip sagst du gerade, dass ein Land aus der Mitte Europas, wo wir uns eigentlich für sehr frei halten, in diesem Bericht aufgetaucht ist. Ja, ist richtig. Das überrascht mich jetzt doch schon. Waren wir denn, weißt du das zufällig, ob wir mit Zensursula auch in dem Bericht waren oder... Das müsste ich nachschauen. Es gibt aber jetzt seit 2012 keine Erwähnung von Deutschland. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es, wenn überhaupt, nur eine kleinere Erwähnung gegeben hat. Da geht es ja wirklich um massive Online-Überwachung und ganz gezielte Ausschaltung von Kritikern und nicht irgendwelche völlig blödsinnigen Online-Maßnahmen, die dann nachher wieder widerrufen werden. Ich könnte jetzt sagen, wie das Leistungsschutzrecht, aber gut, lassen wir das. Ja, ich habe mal eine kurze Unterbrechung. Aufgreifend von dem, was wir zuletzt gesagt haben. Deutschland arbeitet in meinen Augen, oder ich sag mal zumindest die jetzige Regierung arbeitet in meinen Augen aber sehr stark daran, dass wir da auftauchen. Wenn ich mir so den TKÜ-Entwurf angucke, der da vorgelegt wurde und ja, wie gerade gesagt, Leistungsstrecken und die ganzen anderen Sachen. Das ist zwar noch keine Zensur an sich, aber es sind Instrumente, mit denen eine Zensur möglich wird, oder sehe ich das falsch? Sagen wir es mal so, das Zensur hat ja eine recht eindeutige Definition. Das heißt, es bezeichnet Verfahren von Staaten oder nichtstaatlichen Gruppen, deren Ziel es ist, Publikationen zu kontrollieren, zu unterdrücken oder halt eben zu verändern, zu steuern, einzelne Bereiche halt auszuschalten. Und da sind in erster Linie Nachrichten und Meinungsäußerungen von betroffen, aber halt eben auch Webseiten, die jetzt zum Beispiel erotischen oder religiösen Inhalt haben. Und da unterscheiden die Reporter ohne Grenzen schon sehr genau. Also sie gucken sich dann an, mit welchen Zielen wurde das gemacht und inwiefern hat es zur Folge, dass bestimmte Teile da unter diese Definition fallen. Es hat auch immer wieder Fälle gegeben in Teilen Europas und auch in freiheitlicheren Ländern, die aber jetzt zum Beispiel ein wenig an der Grenze waren, wie jetzt zum Beispiel bei Gewaltverherrlichung oder bei Extremismus oder urheberrechtlich bedenklichen Inhalten, die halt auch wirtschaftliche Interessen im Hintergrund hatten, siehe ACTA, siehe IPRED. Die werden aber bei den Reportern ohne Grenzen jetzt nicht so sehr beleuchtet, weil die sich halt wirklich um die ganz, ganz heftigen Zensurregelungen kümmern. Umso schlimmer, dass Frankreich da aufgetaucht ist, aber gut. Ja, gut, wir haben also am 12.3. diesen Tag gegen die Internetzensur. Du hast gesagt, es gibt diese Pakete runterzuladen. Was kann ich denn noch machen? Wird es Demos geben oder habt ihr noch irgendwas anderes geplant? Also bisher ist halt vor allem diese Aktion geplant, weil das natürlich sich auch im Internet abspielt. Das ist ja der Welttag gegen die Internetzensur. Und insofern haben wir unsere Überlegungen da hauptsächlich auf die Webseiten konzentriert. Es gibt eine eigene Wiki-Seite, da haben wir das Ganze so ein bisschen beschrieben. Wir haben Bausteine gebastelt, es gibt eine WordPress-Installation, es gibt einen Download über GitHub, es gibt eine Infoseite zu dem Plugin und man kann halt dieses Widget auch für die eigene Website, wenn man jetzt kein WordPress hat, runterladen in einer ZIP-Datei. Dann gibt es mehrere Banner, die einfach grafisch eingebunden werden können. Es gibt so eine Verhüllung vom AK-Vorrat, die ist noch mit aufgeführt und darunter sieht man dann nochmal, wer alles so mitmacht und seine Seite da eben mit dieser Aktion solidarisch erklärt. Und eine sehr schöne Anmerkung, die du eben machtest, die ich auf jeden Fall auch noch mit auf die Wiki-Seite aufnehmen werde, ist so ein Twitter- und Facebook-Avatar, also sprich, dass man eben mit so einem kleinen Banner oder sowas auf seinem Avatar-Bild halt zeigen kann, dass man sich da solidarisch erklärt. Das finde ich noch ziemlich cool. Das setze ich dann auch mit auf die Wiki-Seite. Ja, das hört sich doch gut an. Also ihr Lieben, ich werde das jetzt online stellen. Ihr habt noch 3 Tage Zeit, um das alles vorzubereiten. Ich hoffe, dass wir das Internet auf weiten Bereichen komplett schwarz einfärben. Einfach, um da auf diese Sachen hinzuweisen. Ja, Paki, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was noch wichtig wäre, gesagt zu werden? Dann hau es jetzt bitte raus. Nee, ich gebe dir halt einfach nochmal den Link hier von der Piratenpartei Heinsberg. Die haben das schon umgesetzt. Und das läuft auch jetzt schon. Also man kann es auch jetzt schon vorschalten. Es gibt die Möglichkeit, da einen Timer einzusetzen oder auch nicht. Und dann gebe ich dir nochmal den Wikipedia-Link zur Zensur im Internet und den Artikel über den die Reporter ohne Grenzen, diesen Bericht von letztem Jahr. Und wer dann Lust hat, kann sich da gerne noch ein bisschen tiefer reinlesen und informieren. Ansonsten war's das im Prinzip. Danke dir. Ja, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, das vorzustellen. Und wünsche dir noch ein erfolgreiches Wochenende. Danke, dir auch. Ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.